Leben ist beschissen, aber so beschissen ja nun auch nicht. Die werden mich da sowieso platt machen. Aber du wirst das jetzt ändern, stimmt's? Wer sind die? Ich will eine neue Identität. Ja, genau. Eine Legende. Wohnsitz, weiß nicht, irgendwo. Lateinamerika oder... Ja, genau. Irgendeine scheiß Insel. Ach ja, wer will das nicht? Klar doch. Wir haben da noch an die 2 Dutzend Inselchen auf dem Schreibtisch gammeln. Die Dinger müssen weg. Wenn die dich sowieso platt machen, warum gönnst du dir nicht einen imposanteren Abgang? Staatskosten, Salutböller überm Grab, der Held der gerechten Tastatur. Ich meine, wer will schon über einer dreckigen Badewanne verröcheln? Kannst ja immer noch. Sollen wir dich wieder hinhängen? Pass auf, Würschchen. Ich nehme dich jetzt mit aufs Revier. Ich lass dich 2 Stunden im Pausenraum hocken und Schnittchen fressen. Dann schicke ich dich mit 2 freundlichen Politessinnen auf die Straße. Die werden dich mit Küsschen verabschieden und du bist frei. Was? Kapiert meine Schwarte? Dein Haltbarkeitsdatum dürfte dann unter jeder Frischmilch liegen. Ich meine, wenn die wirklich so clever sind. Das ist ungesetzlich. Das dürft ihr nicht. Ich krieg euch dafür vor Gericht. Am Arsch krieg ich euch. Da hat er recht, Herr Joscha. Lesen wir ihm seine Rechte vor. Wir gucken doch alle gern Filmchen aus den Staaten. Ach so, klar. Also, Sie, T-Bone, haben das Recht, ohne Fresse und Fingerchen in städtische Grünanlagen zu suppen. Sie, mein T-Bone, haben das Recht, Opfer irgendwelcher Lynchjustiz zu sein. Und Sie, geschätzte Bohne, haben das Recht, 2 lässigen, wunderhübschen Ladies bei der lästigen Ausübung ihrer Erwerbsarbeit ein wenig behilflich zu sein. Wählen Sie... Nutzen Sie Ihre Rechte. Wunderhübsch, ja. Bulimie und Magersucht. Klasse Team. Schatz, das geht zu weit. Er hat sich am Rand der Badewanne gestoßen. Ach, au. Ich denke, das ging zu weit. Klobecken und Waschtisch. Oh. Der junge Herr scheint dauernd irgendwo anzukanten. Okay, warte. Also ich will aber Zeugenschutz, ja? Zeugenschutz. Wir sind dein Zeugenschutz. Und zwar in Bestform. Wir sind ein ganz und gar begehrenswerter, verteufelt gut aussehender Zeugenschutz. Ist es nicht so? Einverstanden. Mir fehlt da etwas Begeisterung im Unterton. Lass mal, jetzt reicht's aber. Wieso? Ich spar mir den Arsch ab, dass ich bis in die Unterwäsche Prada bin und diese Wurst hier sagt, Mann, dass... Mann, du bist der geilste Feger unter der Sonne. Siehste, Mon Schulze, so kann ein Zeugenschutzprogramm auch beginnen. Man muss nicht immer so häuslich streng werden. In Ordnung, liebe Kollegin, gib ihm die Handschellen. Oder soll ich euch beide mal... Nein, ja, Moment. Warum nicht? Ich sag alles, ja? Alles. Ich sagte Ihnen doch, ich weiß nicht, wo sie ist und kann sie momentan auch nicht erreichen. Meine Tochter rennt mitten in der Nacht aus dem Haus. Kurz drauf stehe so seltsame Kollege auf dem Flughafen. Die Typen sind vom Verfassungsschutz. Stehen also diese staatlich gedungene Spitze in ihrer Wohnung. Frau von Burg-Schlichtenhof, ich muss doch sehr bitten. Diese Kollegen tun nur ihren Dienst, sie ermitteln verdeckt. Und solche Bezeichnungen vor einem Kind finde ich übrigens. Mann, hört das nie auf, ich werde 18. Und da muss mir den jungen Mann auch immer durchblicken lassen. Spitzel bleibt Spitzel und hast einfach... Spitzel. So ist es. Heiz los, Lady. Die brauchen es nicht anders. I do my best, boy. Und in Skandale bin ich Expertin. Also, Aufklärung verlange ich. Ein Bericht. Ach was, der Polizeipräsident will ich sprechen. Hören Sie, die Kollegen vom Verfassungsschutz. Die Spitzel. Also gut, Vorschlag. Sie lassen mich jetzt in Ruhe arbeiten. Ich werde alles versuchen, die beiden zu erreichen. Und wenn wir bis zum Abend keinen Kontakt haben, dann bilden wir eine Sonderkommission und lassen sie suchen. In Ordnung. Hör zu, Hanebambel, ich geb dir 4 Stunden. Wann ich dann nicht hab, was ich will, wirst du den Tag verfluchen, an dem, wo du geboren worden bist. Gibt's hier... Ratten? Klar, jede Menge. Oh. Sie sagten, dieser Kurt hätte als rechte Hand von diesem... Tommaso Poggio, er war sowas wie sein Assistent. Also dieser Assistent Kurt hätte in den Staaten eine Menge Geld gemacht... Und wieso lebt er dann wie eine Kellerassel? Nicht Kurt. Kurt gibt's gar nicht oder nur virtuell. Im Netz, kapiert? Mann, wie oft denn noch? Stefan Brom ist Kurt, so wie ich T-Bone bin, aber eigentlich Martin Paschke. Und der zermanschte Typ auf ihren Bildern ist wahrscheinlich nur ein Stricher von Kurt. Das war seine große Schwäche. Kurt hat sie immer zu nah rangelassen. Naja, als so ein Programmierer hat man nicht allzu viel Kontakt, wissen Sie? Ich meine, so zu richtigen Leuten, so mit Armen und Beinen und... Schweins, schon klar. Und auf dem steht Kurt Forever. Wir haben also eine Leiche, die Broms Papiere in der Tasche trägt und seinen zweiten, also virtuellen Namen als Liebeserklärung auf seinem Dingsballings. Sie machen sich... Ruhe mal. Also die haben jemandem die Hände abgeschnitten und das Gesicht zerstört, nur um ihn als eine Art... Ja, was? Naja, Mail vielleicht zu benutzen. Genau, ein Brief, Merkzettel, dick unterstrichen, richtig. Das ist doch nicht wahr. Ein völlig beliebiger Mensch wird... Nicht so laut, Mann. Stefan! Hey, keine Scheiße! Die wollen uns nur helfen! Sagten Sie nicht, Sie kennen ihn kaum? Gottchen, nee, ich hab auch meine Brötchen mal anders verdient. Stefan! Du kannst auch hier nicht ewig vermodern, Mann. Die beiden Tussen sind eine Chance für dich. T-Bone, du Arsch! Du dreckige Verrätersau! Herr Drogen, machen Sie keinen Unsinn. Ihr Freund hat recht. Verpisst euch! Fünfer, wenn er nicht nachlädt, hat er nur noch einen Schuss. Hör her, T-Bone, du bleibst mit Wampe und Basecap immer schön im Rattendreck, ist klar, ja? Schulz? Schulz? Scheiße, wo ist die? Der mopsige Kollege scheint wohl eine Nummer fixer zu sein. Halt die Klappe. TZ, alles klar? TZ, mein Gott, sag was! TZ, bitte! Schulz! Schulz! Hört sich ja direkt an, als wenn Frau Kommissarin tatsächlich ein wenig Angst um ihre Partnerin hat. Ihr dürft jetzt aufstehen und zu uns rüberkommen, aber bitte, Sir Joscha, reinigen Sie sich ein wenig. Sie sehen ja ekelhaft aus. Klasse Nummer. Alle Achtung. Und deshalb liebe ich meine Kollegin weit über den Dienst hinaus. Ich finde sie so begehrenswert, dass ich mir eine Geschlechtsumwandlung vorstellen könnte, nur um ihr einen Antrag zu machen. Aber so einen ekelhaften Schwachsinn habe ich nie gesagt. Sicher nicht. Ihre Kollegin hat mir den Text aufgeschrieben. Aber ich könnte sie alles Mögliche sagen lassen. Sie hätten echt Probleme, das richtig zu stellen. Jede Wette. Eine Riesensauerei ist das. Sofort löschen Sie diesen Unfug. Sie wollten wissen, wie es funktioniert. Aber doch nicht so. Das ist einfach... Pervers, ja? Schulz, da bin ich nun wieder zu Hause, okay? Und er brauchte dafür nur 3 Minuten Originalmaterial von Ihnen. Bisschen Gelaber ins Mikro, paar Fratzen in die Kamera und den Rest macht der Rechner. Ist das nicht genial? Und deshalb hocke ich jetzt in der gleichen Scheiße wie damals Poggio, Mann. Halt bloß die Schnauze! Poggio? Ihr MIT-Guru? Der war echt genial, absolut. Darf ich tippen? Sie haben ihm das Programm gestohlen und jemand ist dahinter gekommen. Wer? Ein Brom klaut nicht. Ein Stefan Brom lässt sich inspirieren. Stimmt's, Kurt? Poggio wollte es vernichten. Hat er auch. Ich habe mir vorher bei ein paar Programmen Files und den Quellcode runterkopiert und dann... Dann? Gottes Werk vollendet? Mann, ich wäre auf ewig saniert gewesen. Sämtliche Geheimdienste, China, die Mafia, selbst euer BND. Bin Laden? Jeder Terrorist, Propagandapeitscher? Jeder wirre Knallkopf hätte sich fürs Erste ein Feindbild für die Lieben daheim zurechtbiegen können. Ein paar falsche Bildchen und O-Töne von einem Präsidenten und schon brennen die Fahnen. Liege ich richtig? Scheint wohl nicht so meine beste Idee gewesen zu sein. Sie sind ein Arschloch, Mann. Wem haben Sie es angeboten? Wem? War ja nur ein Demo. Für ein paar Mark Anzahlung. Der Schrödergruß war ein Demo? Hat doch Witz, oder? Ihre Witze sind so klasse, dass Sie jemandem das Gesicht weggeätzt haben. Was für ein Gesicht? T-Bone, was ist mit deinem Gesicht? Er weiß es noch nicht. Und wieso sein Gesicht? Was hat T-Bone damit zu schaffen? Stefan, also ich wollte dir ja sagen, ich musste ein bisschen umdisponieren. Bisschen umdisponieren? Ach, scheiße, Mann, die Sache war mir einfach zu heiß. Verstehst du? Einfach zu heiß. Ich meine, du machst mit Silvio rum und ich darf den Dienstbolzen spielen. Ich besorg dir dein Fressen, deine Klamotten, dein Dope. Und dann soll ich auch noch deine Dinge abwickeln oder was? Wofür denn, hä? Wofür? Damit du dich mit deiner Scheißschwuchtel auf die Antillen setzt und ich hier versaure? Nee, mein Freund. Wenn dein geliebtes Silvio dann mit dir auf Glück unter Palmen machen will, dann soll er auch was dafür tun. Du hast Silvio geschickt? Du verdammte Drecksau, ich! Nein, lass mich los, ich mach ihn platt! Mann, dir wär's doch scheißegal, ob ich draufgehe. Scheißegal, sag ich. Aber jetzt, Liebling, jetzt hast deinen Süßen erwischt. Ja, die Pfoten und die Nietel in die Fresse haben sie ihm abgehauen. Gut so, sag ich. Gut so! Du kannst mir sogar danken, denn dein Süßer wollte auf eigene Rechnung zocken. Das ist nicht wahr, das würde Silvio niemals! Und ob! Die Russen wollten zahlen, wie vereinbart, aber Silvio Lieb wollte ja unbedingt verdoppeln. Und du kannst sicher sein, hätt's geklappt, wäre er ohne dich abgehauen. Ohne dich! Das ist alles... alles nicht wahr! Die Russen? Wie naiv sind sie eigentlich? Waren sie zu lange an der Game-Konsole? Die Programmfiles und diese Quellcodes. Wo sind die? Auf diesem Rechner hier? Ja. Und sonst nirgends? Ich hab Sie was gefragt! Nein! Haben Sie das Programm noch jemandem angeboten? Weiß noch jemand, dass Sie im Besitz dieses Programms sind? Nein, Mann, das war das erste Angebot. Ich wollte die Scheiße nur loswerden. Kassieren und ab. T-Bone, haben Sie das Zeug rumgereicht? Scheiße, nein, wir haben doch gerade erst damit angefangen. Wenn Sie dann mal einen Meter zurücktreten würden. Dürfte das reichen? Knallen Sie noch mal rein. So, und jetzt raus hier. Raus! Für euch Lieder, Gildo hat euch. Und sowas hören Sie gern? Wir hätten wenigstens die Tatmotive liefern können. Wir werden wie die Idioten dastehen. Ihre Karriere könnte heute Abend schon beendet sein, meine auch. Warum haben Sie sie abhauen lassen? Warum? Tja, sagen Sie es mir. Die waren erst zu Anfang 20, leben noch vor sich und dieses Zeugs. Haben ein bisschen den Computer überdreht und wollten ganz putzig schlau sein. ein Herz für das Kind im Manne. Der geschlachtete Silvio war Strafe genug. Klingt nobel, hm? Kenne ich gar nicht an mir. Aber tut gut, mehr davon. Hören Sie auf mit dem Scheiß. Kann sein, dass die Russen Sie auftreiben. Kann sein, die Pakistanis, der CIA. Ach, die wären längst dran. Wir hätten die beiden nie gesehen. Und ich denke nicht, dass die sowas nochmal drehen. Sie? Sehen Sie? Sie auch nicht. Nummer zu groß für Sie, für mich, für die beiden schon lange. Und CIA, Pakistanis, wurscht wer. Kann schon sein, dass die beiden da Pech haben. Ist ja ein Riesending, so ein Programm. Aber mal Frage. Sie wissen genau, was passiert, wenn wir die beiden abliefern. Kann sein, dass sie auch ohne uns durch den Wolf gedreht werden. Steht da vielleicht 80 zu 20? Aber wie ständen die Chancen, wenn wir sie jetzt brav in Schellen hinter uns sitzen hätten? Und Frage Nummer 2. Ist das unser Job? Sie sind ein dummes, romantisches Huhn. Und Ihr Musikgeschmack ist saubeschissen. Na gut, lassen wir uns vermöbeln. Sowieso unser letzter gemeinsamer Fall. Der Tag hätte nicht besser enden können. Wir zwei keifend vor einer Disziplinarkommission. Auf ins Revier. Jeno hat euch lieb. Und wenn's auch mal Tränen gibt, kommt der Mann, seid ihr wahnsinnig. Macht einfach einen Tag frei und hier ist die Hölle los. Aber wenn's die Damen beruhigt, die Herren vom Verfassungsschutz haben euren Job übernommen. Ganz prima. Wir sind mal wieder die Komplettidioten. Wir haben die Täter? Ha, bingo! Wir? Die Feder dürfen sich die Trenchcoats an die Mütze stecken. Zwei Russen. Fingerabdrücke identisch. Kurz vorm Grenzübertritt abgegriffen. Russen? Tatsache. Na, wer hätte das gedacht? Toll, Jungs, die kölschen Jungs. Wo, bitte, wo wart ihr? Och, wir haben ermittelt. Wie die Teufel, leider in die falsche Richtung, leider. Kann jedem mal passieren. Seid ihr eventuell, man darf ja mal fragen, seid ihr dabei auf dieses Wunderprogramm gestoßen? Das könnte euch den Arsch retten. Wunderprogramm? Nö, leider nicht. Wir hatten dann letztlich doch mehr die Richtung Drogendeal, nicht wahr, Kommissarin? Jawohl, Partnerin, wir waren sturzdämlich. Na dann, gute Nacht. Darf ich euch euren heutigen Terminplan ein wenig korrigieren? Erstens, Befragung durch die Kölner. Zweitens, durch den BND. Drittens, wartet man im Kanzleramt auf euch. Und, meine Lieben, Ihnen allen wird es sehr um dieses scheiß Programm gehen. Seht zu, wie ihr von diesem Gaul wieder runterkommt. Ach so, ganz zum Schluss das Sahnehäubchen. Polizeipräsident. Es dürfte auf ein Dienstverfahren hinauslaufen. Mindestens. Oh, wir Armen. Ich hoffe, wir genießen dein gerecht auf uns geteiltes Mitleid, Kollege Eugen. Und einen Kaffee, ungeteilt, wenn's recht ist. Eure Nerven möchte ich haben. Na gut, Kaffee kommt. Ha, Hanebammel! Noch einmal knapp am Trabbel vorbeigeschrammt. Give me five, Lady. Gute Arbeit. Wir verzichten auf den Kaffee. Serjoscha und Schulz. Kriminalhörspiel von Oliver Bukowski. Musik Lutz Glandin. Es spielten Serjoscha, Nina Weniger. Schulz, Franziska Trögner. Eugen, Stefan Kaminski. Leica, Monika Hessenberg. Pitt, David Czesinski. Stefan Brohm, Markus Meyer. T-Bone, Matthias Walter. Und Stimme Schröder, Elmar Brandt. Ton Peter Kainz und Andreas Meinitzberger. Regieassistenz Katrin Martin. Regie Karl-Heinz Liefers. Produktion Deutschlandradio Berlin 2004. Nach einem Roman des italienischen Autors Giampaolo Simi entstand das Kriminalhörspiel Vatermörder Kind, das wir Ihnen am nächsten Montag um 21.30 Uhr vorstellen möchten. Es ist die Geschichte des Handelsvertreters Furio Guerri, der mit seiner schönen Frau Lisa und seiner kleinen Tochter in einem schmucken Reihenhaus wohnt. Als er erfährt, dass Lisa ihn betrügt, bringt er sie im Affekt um. 10 Jahre später, nach seiner Haftentlassung, sucht er den Kontakt zu seiner Tochter Caterina. In der Schule, die sie besucht, gibt er sich als Computerfachmann aus. Furio entdeckt, dass sich Katharina auf einer speziellen Website mit zweifelhaften Fotos als Studentin Jaina präsentiert. Die Website nennt sich Pika Babe. Ich habe sie unter Lauras Favoriten gefunden. Vermutlich hat sie herausfinden wollen, unter welchen Namen die Mädchen ihre Fotos anbieten. Ich wähle als Nickname Heathcliff und suche mir aus der Browser-Chronik Profile heraus, die sie sich angeschaut hat. Eins macht mich neugierig. Jaina, Studentin. Nur Fotos, keine Videos, okay? Okay. Handy auf Laden, okay? Okay. Tarife. Titten 10 Euro, Hintern Titten 25, Euro. Nackt komplett 50. Hintern 25, nackt komplett 50. Komplett. Mit Gesicht 60. Mit Gesicht 60. 60 ist okay, aber ich will vorher einen Screenshot. Meinetwegen. Schick mir dein Handgelenk mit Armbanduhr und Uhrzeit, okay? Kommt gleich. Eine knappe Minute später erhalte ich eine JPEG-Datei. Die kleine grüne Uhr zeigt 20 nach 10. Am Handgelenk sehe ich eine helle Linie und erkenne die kleinen senkrechten Einstiche einer noch frischen Naht. Sie ist es wirklich. Vater, Mörder, Kind. Kriminalhörspiel nach einem Roman von Giampaolo Simi. Am nächsten Montag, den 10. November, um 21.30 Uhr. Bis zum Beginn von Studio 9 Kompakt, Themen des Tages, möchten wir Sie nun noch zu einem Jazz-Spaziergang mit Miles Davis einladen. Walkin' heißt das Stück. Sie hören einen Live-Mitschnitt.